immer zu, mach ich die Tür zu meinem Zimmer zu. Und will er hinein, dann sag ich nein, nein, immer zu nein. Doch immerhin weiß er, du bist in deinem Zimmer drin und wartet darauf. Du machst ihm auf, auf, auf, auf, auf. Diese Versperrung ist eine Störung, das macht ihn nervös. Er kommt in Rage, dann in Ekstase und wird schließlich furchtbar bös. Denn immerzu machst du die Tür zu deinem Zimmer zu, lässt ihn nicht hinein und sagst ihm nein. Nein? Nein. Ach, wüsstest du doch nur... Was denn? Wie ich dich verehre. Oh, seit wann denn? Hör mal. Und ich begehre... Das auch noch? Ja, ja. Aber so ganz und gar... Du, das möchte ich nicht gehört haben. Ich glaube, dann bliebe mir deine Tür nicht so verschlossen. Glaubst du? Bestimmt. Und alles wäre dann... Na, wie denn? Ach, ganz wunderbar. Ja? Doch immerzu machst du die Tür zu deinem Zimmer zu. Natürlich. Und will ich hinein, was ist dann? Dann sagst du nein, nein, immerzu nein. Doch immerhin weiß ich, du bist in deinem Zimmer drin. Na und ich warte darauf. Worauf? Du machst mir auf, auf, auf, auf, nein, auf. Nein. Ach, diese Versperrung ist eine Störung, das macht mich nervös. Oh Gott. Ich komme in Rage, gerade in Ekstase und bin schließlich furchtbar bös. Oh. Denn immerzu machst du die Tür zu deinem Zimmer zu. Lass mich doch hinein und sag mir einmal.